Die Dämmerung kommt, ein erster Hauch. Des Nacht der Wind streift den Holunder Strauch. Der sich gern an die Häuser der Menschen drängt, ihre Leiden lindert, ihr Fieber senkt. Das schüchterne Wispern, der kräftige Duft. Du lauscht und du atmest und du schmeckst diese Luft. Es wird kühl und doch brennt noch im schwindenden Licht die Hitze des Tages auf deinem Gesicht. Noch ein Rascheln und Räuspern der Eichen im Wind, das Tuscheln der Birken, die noch munter sind. Das Zischen der Pappel, die jetzt ausruhen will. Ist es dunkel und endlich ganz still. Auch das Dunkel hat Farben, die Stille klingt. Wenn du willst, dass sie dich wieder zu dir bringt, dann gib Acht, deine Ohren sind zu ungeübt, um den Ton zu deuten, dein Blick ist getrübt. Von zu hastig wechselnden Bildern vom Schein, von Sensationen und es könnte gut sein, dass du dir selbst begegnest wie einem Gespenst, nur weil du die Kräfte der Stille nicht kennst. Deine schwersten Gedanken schleppst du noch mit auf die Reise nach innen, nur ein falscher Schritt. Und du wirst fallen, darum geh jetzt ins Haus. Bist doch müde genug, warum ruhst du nicht aus? Bist doch müde genug, warum ruhst du nicht aus?